Dacia la. Wir hatten früher noch echte Staatsmänner. Ein einig Volk von Kärnten bis nach Sylt. Doch heute regieren uns hier die letzten Penner. Sie haben Deutschlands Zukunft längst verspielt. Ja, damals waren wir noch frei. Doch diese Zeiten sind vorbei. Jetzt herrscht die Lüge und der Hochverrat. Und unsere deutsche Bundeswehr verkommt zu nem Vasallenheer. Der Totentanz für unsere eigene Art. Wann wird's in Deutschland wieder Sommer? Ein Deutschland, wie es früher einmal war. Ohne Besatzer und Vaterlandsverräter. Nicht so erbärmlich wie die letzten 50 Jahre. Und was wir als für eine Wehrmacht hatten. Sie stürmten tief in feines Land hinein. Sie kämpften auch bei 50 Grad im Schatten. Und nahmen selbst die stärkste Festung ein. Vom Eismeer bis zum Kaukasus, trotz Hunger, Kälte und Beschuss, ruhmreich kämpfte der deutsche Frontsoldat. Scorzini, Piper und die Grell, Sepp Dietrich, Eggers, Mannteufel sind Namen für so manche Heldentat. Wann wird's in Deutschland wieder Sommer? Ein Deutschland, wie es früher einmal war. Ohne Besatzer und Vaterlandsverräter. Nicht so erbärmlich wie die letzten 50 Jahre. Die BRD ist wohl der Reinfall des Jahrhunderts. Ein Irrenhaus, wie schlimmer nicht mehr geht. Sie sind unfähig, alles am Wehenwundert. Ob Grüne, CDU und SPD. Doch nicht mehr lang, dann ist so weit. Dann kommt sie wieder, unsere Zeit. Und Kollaborateure sind dann dran. Trotz allem glaub ich unbeirrt, dass unser Deutschland besser wird. Nur wann? Und diese Frage geht uns alle an. Wann wird's in Deutschland wieder Sommer? Ein Deutschland, wie es früher einmal war. Ohne Besatzer und Vaterlandsverräter. Nicht so erbärmlich wie die letzten 50 Jahre. In Deutschland wieder Sommer. Ein Deutschland, wie es früher einmal war. Ohne Besatzer und Vaterlandsverräter. Nicht so erbärmlich wie die letzten 50 Jahre. Nicht so beschissen wie fast die letzten 60 Jahre.